Missverständnisse klären. A7b. Hören Sie und ordnen Sie die Bilder den Dialogen zu. Was für Missverständnisse gibt es? Machen Sie Notizen. Dialog 1. Ich habe den Nachtisch ohne Sahne bestellt. Und bitte einen Löffel. Oh, Verzeihung. Ich bringe sofort einen Löffel.